Das Volk, das in Finsternis wandert, wird ein großes Licht erblicken, über denen, die in umnachtetem Lande wohnen, wird ein Licht erglänzen. Du wirst reichen Jubel geben, wirst große Freude verleihen. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man jubelt, wenn man Beute teilt. Denn das Joch, das sie drückt, und den Stab auf ihrem Nacken, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tage der Midianiter-Schlacht. Denn jeglicher Schuh, der im Getümmel einhertritt, und die durch Blutlachen dahingeschleiften Gewänder werden verbrannt, dem Feuer zur Speise. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn wird uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter, und er nennt ihn Wunderrat, Gottheld, Ewiger, Friedensfürst. Groß ist die Herrschaft und der Friede ohne Ende auf dem Thron Davids und über seinem Königreiche, indem er es festigt und stützt durch gerechtes Gericht von nun an auf ewig. Der Eifer Jahwes der Heerscharen wird solches tun. Der Herr hat ein Wort wider Jakob ausgesandt, das wird in Israel niederfallen, und das ganze Volk solle spüren, Ephraim und die Bewohner Samarias, wieder den Hochmut und stolzen Sinn, indem sie sprachen, Backsteine sind eingefallen, aber mit Quadern wollen wir aufbauen. Sykomoren sind umgehauen, aber Zedern wollen wir an ihre Stelle setzen. Und Jahwe erhob Rezin über sie und stach Elte fort und fort ihre Feinde auf, Aram im Osten und die Philister im Westen, und sie fraßen Israel mit vollem Maule. Bei Alidem wandte sich sein Zorn nicht und blieb seine Hand noch ausgereckt. Aber das Volk wandte sich nicht zu dem, der es schlug, und nach Jahwe der Heerscharen fragten sie nicht. Da hieb Jahwe von Israel ab Kopf und Schwanz, Palmzweig und Binse, an einem Tage, die Vornehmen und Angesehenen sind der Kopf, und die Propheten, die Lügenreden, sind der Schwanz, und die Führer dieses Volks wurden ihre Leiter und die Geführten zugrunde gerichtet. Deshalb verschont der Herr weder seine junge Mannschaft, noch erbarmt er sich seiner Waisen und Witwen, denn sie alle sind Ruchlose und Bösewichter, und jeder Mund redet Schändliches. Bei Alidem wandte sich sein Zorn nicht und blieb seine Hand noch ausgereckt. Denn die Gottlosigkeit brannte wie Feuer, das Dornen und Gestrüpp verzehrt, und zündete das Dickicht des Waldes an, dass es in hochwirbelndem Rauch aufging. Durch den Ingrim Jahwes der Heerscharen brannte das Land aus, und wurde das Volk wie dem Feuer zur Speise, keiner verschonte den andern. Rissen sie Rechtsstücke ab, so blieben sie doch hungrig, fraßen sie links, so wurden sie doch nicht satt. Sie fraßen ein jeder das Fleisch seines eigenen Arms, Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse, sie beide vereint wieder Juda, bei Alidem wandte sich sein Zorn nicht, und blieb seine Hand noch ausgereckt.